Der Antrieb für die gemeinsame Währung. Die 1958 durch die römischen Verträge gegründete Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, hatte die durch die Währungsordnung von Bretton Woods zur Verfügung gestellten festen Wechselkurse als selbstverständliche Voraussetzung ihres Funktionierens. Insofern begann die eigene Währungsgeschichte der EWG erst mit dem Zusammenbruch dieser Währungsordnung. In einem Festkurssystem waren unterschiedliche Währungen weder für die Zollunion noch für den gemeinsamen Agrarmarkt ein Problem gewesen. Dagegen war die für den gemeinsamen Agrarmarkt konstitutive Idee einheitlicher Erzeugerpreise schlechterdings nicht vereinbar mit beweglichen Wechselkursen und führte über die notwendigen Abschöpfungen und Subventionen, der sogenannte Aufwertungsausgleich für die deutsche Landwirtschaft, zu neuen Kontrolltatbeständen an den innereuropäischen Grenzen. Insbesondere Italien und Frankreich drängten schon früh auf eine europäische Wechselkursunion. Die Deutschen sträubten sich, weil sie die frisch gewonnene Freiheit zu einer eigenen stabilitätsorientierten Geldpolitik nicht schon wieder aufgeben wollten. Mit dem Werner-Bericht aus dem Jahre 1970 unternahm die damalige EWG den ersten Versuch, eine eigene Währungspolitik systematisch zu formulieren. Der Bericht pointierte die notwendige Parallelität zwischen politischen, wirtschaftspolitischen und währungspolitischen Fortschritten und betonte auch klar die innere Verbindung zwischen Währungsunion und politischer Union sowie den notwendigen begleitenden Souveränitätsverzicht zugunsten der Gemeinschaft. Diese Übertragung von Befugnissen ist ein Vorgang von grundlegender politischer Bedeutung, der eine progressive Entwicklung der politischen Zusammenarbeit voraussetzt. Die Wirtschafts- und Währungsunion erscheint somit als ein Ferment für die Entwicklung der politischen Union, ohne die sie auf die Dauer nicht bestehen kann. Aus der Perspektive des Jahres 2012 erscheint diese mehr als 40 Jahre alte offiziöse Einsicht der damaligen EWG seherisch. Allerdings war damals die EWG für eine politische Union genauso wenig reif wie heute die EU. Zunächst wurde damals nur die sogenannte Währungsschlange verwirklicht. Ein System fester, aber veränderbarer Wechselkurse mit gegenseitiger Interventionsverpflichtung. Auch dieses System war nicht stabil, weil England, Frankreich und Italien die aus den unterschiedlichen Inflationsraten folgende Notwendigkeit zur rechtzeitigen und regelmäßigen Wechselkursanpassung nicht mitvollziehen wollten. Anfang 1974 verließen diese Länder die Währungsschlange und es blieb lediglich eine kleine Schlange mit der Bundesrepublik, den Benelux-Staaten und Dänemark übrig. 1978-79 bildete dann das auf Initiative des damaligen französischen Präsidenten Giscard d'Estaing und von Bundeskanzler Helmut Schmidt begründete Europäische Währungssystem, EWS, den Versuch eines Neuanfangs. Beide Seiten verbanden hiermit durchaus unterschiedliche Vorstellungen und Hoffnungen. Die Franzosen wollten die Deutsche Bundesbank indirekt stärker in die Interventionsverpflichtungen für die schwächeren Währungen einbinden, indem alle Länder verpflichtet wurden, ihren Kurs zur Korbwährung EQ, einer Verrechnungseinheit, durch Intervention am Devisenmarkt stabil zu halten. Die Bundesbank sah darin eine zu einseitige Verpflichtung der Starkwährungsländer zur Stützung des Systems, notfalls auch zu Lasten der Stabilitätspolitik in diesen Ländern, und richtete ihre Geldpolitik weiterhin vorrangig am Ziel der Inflationsbekämpfung in der Bundesrepublik aus. Die wiederholte Abwertung des Francs veranlasste schließlich die französische Regierung zu einer neuen Ausrichtung der französischen Geldpolitik. Ab 1983 wurde die D-Mark de facto zur Ankerwährung des EWS. Alle übrigen beteiligten Länder versuchten, ihre Geldversorgung so zu steuern, dass der Wechselkurs zur D-Mark stabil blieb. Dies übte einen heilsamen Konsolidierungsdruck aus. Damals begann die bis zum Beginn der Währungsunion anhaltende Konvergenz der Inflationsraten und mit Zeitverzögerung der Zinsen in Europa.